1. Jojwa, der so nuns, entsant von sitim aus heimlich zwei manner als kundschafter im it dem auftrag, die region m Jericho genor zu untersuchen. Die manner begaben sich daraufhin in die stadt und such ten unterkunft im haus einer prostituierten namens Rariab, wo sieu benachteten. 2. Dm König von Jericho wurde jedoch bald gemeldet, dass in jener Nacht israelitisch manner eingetroffen seien, m das Land heimlich auszukundschaften. 3. Daraufhin forderte der König von Jericho Rariab auf, die manner ausgeliefen, daseimit der Absicht gekommen seien, das gesamte Gebiet zu inspizieren. 4. Rariab hat die beiden manner jedoch bereits versteckt und erklärt den Boten des Königs, das swore manner beier gusen seien, sie aber deren Herkunft nicht gekannt habe. 5. Sie behauptet, die manner hatten die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit verlassen. Wenn man sie sofort verfolgen word, kon man sie sicherlich noch einholen. 6. In Wirklichkeit hat sie die Kundschafter auf das Flash Dach ihres Hauses geführt und sie dort unter Flachstängeln verborgen, die zum Trocknen ausgelegt wären. 7. Die Verfolger suchten daraufhin den Weg zum Jordan bis zu den 14 AB, waren das Stadt unmittelbar nach ihrem Aufbruch gesklossen word. 8. Bever sich die Kundschafter schlafen legten, stieg Rariab zu ihnen auf das Dach hinauf, ein wichtiges Gespräch mit ihnen zu führen. 9. Sie erklärt den Mannen, sie wisst genau, dass der Herr ihnen das Land gegeben habe, da ein Tief furcht die gesamte Bevölkerung ergriffen habe. 10. Die Bewohner hatten namlich erfahren, why der Herr das Wasser des Schilfmeers ostrocknet und why die Israeliten die Amoritekonich sihon und ob wohlstandig vernichteten. 11. Dies Bericht Furten Dazu, das der Mut der Menschen schwand, daseie erkannten, das der Gott Israels die absolute Autorität über Himmel und Erde besitzt. 12. Die Schall bat sie die Manner, bei Gott zu schworen, das sie ihre Familie gegenüber ebenso loyal handeln würden, why sie es ihnen gegenüber getten hat. 13. Sie forderte ein verbindlich Zusage, das Vater, Ihr Mutter und Elia verwanten bei der Eroberung der Stadt verschont und vor dem Tod bewahrt werden. 14. Die Manner versicherten dass sie mit ihrem eigenen Leben für die Sicherheit ihrer Familie bergen werden, sofern sie ihre Mission nicht verraten word. 15. Die Haus direkt und der Stadt Morlag ermöglichte sie den Mannen die Flucht, indem sie an einem Ziel durch das Fenster hinunterließ. 16. Sie riet ihnen, sich sunax drie tage lang im Gebirge zu verstecken, den verfolgen or zu weichen, bever sie ihren Rückweg fortsetzen werden. 17. Die Manner wiesen sie jedoch darauf hin, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen und den geleisteten Eid gebunden seien. 18. Sie must die Rochner, mit der sie hinuntergelassen hat, Duplich sichbarem Fenster befestigen und ihr gesamte Familie in ihrem Haus versammeln. 19. Where das Haus verlassen word, truge die alleinige verantwortung für seinen Tod, waren die Kundschafter für die Sicherheit aller Personen innerhalb des Hauses garantieren werden. 20. Sollte sie jedoch Einzelheiten über ihren Auftrag preisgeben, waren die Manner von ihrer eidlichen Verpflichtung entbunden und trugen kein weitere verantwortung. 21. Rariab akzeptiert dies Bedingungen sofort, Verab skiedet die Manner und band unmittelbar nach deren abraise die Rochner und Fenster. 22. Die Kundschafter hielten sich wei vereinbart drie tage im Gebirge auf, bis die Erfolglo such der Verfolger beendet war und dies in die Stadt Zurück Curtain. 23. Danach verließen die beiden Manner das Gebirge, überquerten den Fluss und Curtain zu Jojwa Zurück, im Ausführlich über ihr Erlebnis zu berichten. 24. Sie versicherten Jojwa Voller zu versicht, dass der Herr ihnen das gesamte Land ausgeliefert habe, die Bewohner bereits vor Angst jeglichen Widerstand aufgegeben hatten.